Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, ich bin Opfer eines Verbrechens. Wer von euch ist oder war Opfer eines Verbrechens? Was ist vorgefallen und was ist aus der ganzen Sache geworden? Wenn ihr mit mir reden wollt über dieses Thema, meine Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht, das ist Udo und Udo ist 31 Jahre alt. Hallo Udo? Hallo. Udo, du bist Opfer eines Verbrechens? Ja, es ist richtig. Erzähl mal von, was ist passiert? Also, es war vor anderthalb Jahren circa. Mhm. Ich arbeite am Flughafen Düsseldorf. Was machst du da genau? Ich arbeite im Bereich Operations. Das heißt, wir überwachen die Beladung und überwachen die Ankünfte von den reinkommenden Flugzeugen. Mhm. Und ja, unter anderem auch für fremde Gesellschaften, wie für die spanische Gesellschaft Iberia. Mhm. Und da ist dann vorgekommen, dass die Iberia gelandet ist und kurz nach der Landung rief mich dann ein Techniker an, dass er eine Fundsache hat. Mhm. Diese Fundsache stellte sich sehr schnell raus, war eine Bauchtasche. Mhm. Also was heißt Fundsache? Fundsache heißt, dass irgendwas im Flugzeug liegen geblieben ist, oder wie? Ja, richtig. Das ist also auf einem Sitz liegen geblieben. Es war eine Bauchtasche, die man sich so um den Bauch schnallt. Ja. Und ja, nachdem ich die Fundtasche dann ordnungsgemäß abgeholt habe und auch weitergegeben habe an den Lost and Found Mitarbeiter, Lost and Found ist die extra Abteilung dafür, meldete sich dieser Gast und hatte behauptet, es wären 50.000 Mark in dieser Tasche gewesen. Mhm. Gewesen. Und nun waren sie nicht mehr drin und er beschuldigte dich oder euch, dass ihr das Geld herausgenommen habt. Nicht direkt, sondern das ist jetzt weitergegangen an die Staatsanwaltschaft. Und die Staatsanwaltschaft hat dann gegen mich ermittelt, beziehungsweise auch gegen die Person, die vorher in Kontakt war mit dieser Tasche. Also du hattest diese Tasche auch eine Weile alleine in deiner Obhut. Richtig. Ja, und eine Person vor dir. Eine Person vor mir, das war der Techniker und die Reinigungsgruppe, die diese Tasche dann gefunden hatte. Nochmal gefragt, der Besitzer beschuldigt jetzt euch, dass ihr das Geld weggenommen habt, geklaut habt. Nee, der Besitzer behauptet, es wären 50.000 Mark drin gewesen. Mhm. Und diese 50.000 Mark, ja, die möchte er natürlich gerne wieder haben, beziehungsweise hat dann eben Anzeige erstattet bei der Polizei am Flughafen Düsseldorf. Aber verstehe ich nicht, wenn er sagt, es waren 50.000 Mark drin und die waren hinterher nicht mehr drin, das kommt doch an der Beschuldigung gleich, dass die Leute, die Kontakt mit der Tasche hatten, letztendlich sie dieses Geld haben herausgenommen. Das ist richtig. Er behauptet, wie gesagt, 50.000 Mark drin gewesen sind und diese Behauptung finde ich eigentlich utopisch. Das ist richtig. Mhm. Und, so gut, das Ganze liegt jetzt bei der Staatsanwaltschaft oder ging dann zur Staatsanwaltschaft. Ja, ist richtig. Und dann, wie ging es weiter? Ja, dann ging es weiter, dass also ich zum Vernehmung musste von der Flughafenpolizei, bin dann dort gewesen, habe die ganze Sachlage dargeschildert, wie ich sie erlebt habe und dann habe ich eine ganze Zeit lang nichts mehr gehört und circa ein Dreivierteljahr später kam dann die Kriminalpolizei zu mir nach Hause und hat dann eine Hausdurchsuchung stattgefunden. Was auch nicht sehr schön ist. Nein, ganz und gar nicht. Also ich kam mir vor wie ein Schwerverbrecher. Ja, ja. In der Vermutung, dass du vielleicht diese 50.000 Mark irgendwo bei dir unterm Sofa versteckt hast. Ja, genau. Mhm. Und wie ging es weiter? Ja, dann ging es weiter, dass also kurze Zeit danach das Ermittlungsverfahren gegen mich eingestellt worden ist. Und mir geht es jetzt eigentlich nur darum, dass dieser Eintrag in der Polizeiakte, dass der gestrichen wird. Nur den kann man nicht streichen lassen. Ich habe über einen Anwalt versucht, diesen Eintrag streichen zu lassen. Was heißt ein Eintrag? Eintrag heißt, dass du mal beschuldigt wurdest oder in Verdacht hast gestanden, so etwas gemacht zu haben, oder wie? Ja, genau. Ja. Mhm. Und das wird nicht automatisch herausgenommen, wenn sich der Verdacht nicht bestätigt hat oder wenn er nicht nachgewiesen wurde? Nee, das wird nicht automatisch rausgenommen. Ach. Ja, das ist der deutsche Rechtsstaat, also ich weiß nicht. Was für Nachteil hat es für dich, dass das da drin steht? Das ist jedes Mal, wenn ich jetzt irgendwie in Urlaub, ich arbeite ja nun mal am Flughafen Düsseldorf, jedes Mal, wenn ich jetzt in Urlaub fliege, da ich die Flüge ja auch günstiger bekomme, wird dann der Personalausweis in so ein Gerät reingesteckt und anhand der Zahlenkombination unten drunter sehr unangenehm. Sieht man dann jedes Mal, weil das computermäßig auch abgespeichert ist. Ne? Ja, genau. Und da kann man nichts machen. Dann hast du mit dem Anwalt alles durchgedacht und durchgesprochen. Mit dem Anwalt durchgesprochen und alles, aber... Ist denn das gesamte Verfahren eingestellt worden? Das gesamte Verfahren ist eingestellt also, worden. Also bei niemandem von den Beschuldigten oder in Verdacht geraten, dann hat man irgendwie das Geld gefunden? Nein, bei niemandem. Du sagst, dass dieser Mann euch Böses wollte. Ja, ja. Ich weiß nicht. Es kann ja auch sein, dass der Mann die 50.000 Mark in der Tasche drin hatte. Und die sind irgendwie abhanden gekommen. Die sind irgendwie abhanden gekommen. Ich will den Mann jetzt nicht beschuldigen, dass üble er... Sache. Üble Sache. Das sind immer so Sachen, die man eigentlich gar nicht so weiß. Mit diesem Eintrag wusste ich auch nicht, dass man das nicht wieder löschen kann. Ja, das ist aber so. Weil das war ein schwebendes Ermittlungsverfahren. Und sobald man diesen Eintrag hat... Insofern, klar, du auch Opfer eines... Im weitesten Sinne auch Opfer eines Verbrechens. Ja, ich wollte nur aufklären... In welchem Staat er eigentlich leben. Man macht dann rechtschaffene Arbeit und dann kommt dann, ich sag jetzt mal, irgendein Herr XY. Man kann ganz schnell irgendwie mit irgendwo reingezogen werden. Genau. Da hast du völlig recht. Üble Sache. Ich danke dir, dass du angerufen hast und wünsche dir, dass es doch irgendwie dann noch zu einem guten Ausgang kommt. Aber ich weiß auch nicht wie. Also. Ja, ich eben auch nicht. Das ist ein Problem. Udo, danke für deinen Anruf. Ja, nicht zu danken. Tschüss. Tschüss. Petra, 21 Jahre alt. Ja, hallo. Schönen guten Morgen. Unser Thema heißt, ich bin Opfer eines Verbrechens. Und da hast du auch angerufen jetzt. Ja. Ja, es ist ein bisschen schwierig jetzt anzufangen. Was ist denn passiert? Ich bin über längeren Zeitraum als Kind sexuell missbraucht worden. Und wie alt warst du dann? Von meinem 10. bis zu meinem 16. Lebensjahr. So lange? Ja. Mhm. Und von wem? Von dem Patenonkel meiner Schwester. Vom Patenonkel deiner Schwester? Ja. Er ist aber nicht verwandt mit uns. Wie kam es dazu? Ja, ich weiß auch nicht. Also ich glaube, ich habe das mal so ein bisschen rekonstruiert. Ich bin durch eine Freundin man hat so gespielt in der Wohnsiedlung. Und durch eine Freundin sind wir halt dann mit da zu dem Mann hingekommen, weil er hatte einen Computer und das war ganz... große Klasse, ganz toll und so. Und und irgendwann kam das dann halt mal, dass ich da auch alleine war und ja, dann so fing das dann halt an. Dann hat er angefangen, du warst ein Kind von 10 Jahren. Ja. Was genau ist alles geschehen? Musstest du mit ihm schlafen, richtig? Kam es zum Geschlechtsverkehr? Ja, einmal. Einmal. Und die anderen Male, was ist da passiert? Ja, halt mich immer angefasst überall und ja. Und musstest du auch irgendetwas bei ihm, an ihm tun? Nein, musste ich nicht. Musstest du nicht? Nein. Das lief 6 Jahre, warst du? Ja. Und wie oft geschah das? Im Monat oder in der Woche? Ja, also wenn er zu Hause war und ich bei ihm war, eigentlich fast täglich. Fast täglich. Ja. Und er ist dann nie weitergegangen als... anfassen und musstest du dich bei ihm ausziehen oder? Naja, er hat einmal Videofilme von mir gemacht und Fotos, aber ich musste mich nicht selbst ausziehen, das hat er immer getan. Aber du warst dann immer nackt bei ihm? Ja. Und er hat dich überall begrapscht? Ja. Ja. Hat er sich dann auch ausgezogen? Nee. Das nicht? Nein. Und wie alt warst du, als er dich vergewaltigt hat? 15. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass du dieses als ganz besonders schlimm in Erinnerung hast. Ja, doch. Das, ja. Vielleicht ist es auch mit Schuld daran, dass ich halt keine Beziehung führen kann. Mhm. Wie hat es denn dann aufgehört mit 16? Ich bin zu einer Pflegefamilie gekommen. Ja. Weil ich hatte versucht, mir das Leben zu nehmen und ja, das ging alles ziemlich schnell. Eigentlich innerhalb von 5 Tagen war ich dann in einer Pflegefamilie und bin da auch geblieben, bis ich 19 war, fast 19. Ja. Hat er es eigentlich dann damals, nach diesem einen Mal, als du 15 warst, hat er es dann nochmal versucht, dich zu vergewaltigen? Nein. Wie erklärst du dir das? Ich habe keine Ahnung. Was hast du währenddessen gedacht, als er das gemacht hat? Ich weiß auch nicht, ich hatte geschlafen und Ja, ich weiß nicht, was ich gedacht habe. So, ich bin einfach... Du hast bei ihm auch geschlafen? Ja, meine Schwester und ich waren viel bei ihm. Mhm. Weil er war ja halt später der Patenonkel meiner Schwester. Mhm. Und, Du hast geschlafen? Ja, und ich weiß nicht mehr, was ich gedacht habe. Ich war einfach nur tierisch überrascht und, mhm. und ja, so, Hast du Angst gehabt damals? Ja. Ja. Wie alt war denn deine Schwester zu der Zeit? Also ich weiß nicht, wann das bei ihr angefangen hat. Sie ist 2,5 Jahre jünger als ich. Ach, mit ihr hat er es auch gemacht? Ja, also ich weiß nur, dass er sie missbraucht hat, aber ich weiß nicht, wie weit er gegangen ist. Warst du manchmal dabei? Nein. Nein. Wir wussten untereinander, als es lief, noch nicht. Ja. Warum hast du in dieser Zeit niemandem etwas davon gesagt? In all diesen Jahren, 6 Jahre? Naja, also es war ja schon oft im Gespräch und wir hatten noch viel halt mit dem Jugendamt zu tun und so. Wie, was war im Gespräch? Ja, das Jugendamt hat halt mich darauf angesprochen, dass da irgendwas sein könnte. Ach, die hatten von irgendjemand anderem einen Wink gekriegt, oder wie? Das auch, ja. Und außerdem hatte ich schon mit dem Jugendamt zu tun, als ich 6 Jahre alt war. Da wollten sich meine Eltern das erste Mal trennen. Und das Jugendamt hatte die Vermutung, dass da so etwas geschieht? Ja, aber durch mich ja nun keine Bestätigung bekommen. Du hast es abgestritten? Ja. Warum hast du es abgestritten? Naja, weil ich Angst hatte und weil es mir natürlich peinlich war. Mhm. Und ich das ist immer so schlimm, Petra, wenn ich das höre von Mädchen, denen so etwas widerfahren ist, dass die Mädchen sich schämen. Ja, ich weiß im Nachhinein, dass ich keine Schuld dran habe. Überhaupt keine. Und du brauchst dich auch überhaupt nicht schämen. Ja, ich tue es halt trotzdem. Mhm. Weil irgendwie, ich fühle mich einfach schmutzig, ich fühle mich dreckig. Du bist jetzt 21 Jahre alt, das sind 5 Jahre vergangen. Ja. Hast du diesen Mann angezeigt? Ja, habe ich. Hast du gemacht? 96. Und was ist dann daraus geworden? Ja, er ist ja flüchtig erstmal. Er ist flüchtig? Ja, es ist erstmal so, dass er wurde zwischendrin zufällig mal gefunden, wurde überprüft und wurde halt mit meinen Aussagen konfrontiert und hat das natürlich abgestritten. Mhm. Und im Moment, es ist zwar Anklage erhoben worden, nur es kann noch keinen Prozess geben, weil er schon wieder irgendwo untergetaucht ist. Mhm. Und heute habe ich einen Brief von meiner Rechtsanwältin bekommen, dass das Verfahren jetzt erstmal eingestellt ist. Was ist das für dich für ein Gefühl, wenn du dann so einen Brief liest? Es ärgert mich maßlos. Mhm. Ich kann das überhaupt nicht verstehen. So. Mhm. Das ist so ein ganz, ganz großer Zwiespalt irgendwie und so eine ganz, ganz große Gemeinheit. Mhm. Irgendwie. Na, ich könnte mir auch vorstellen, dass es sehr schlimm ist, dieses Kapitel nun mal nicht endlich mal abhaken zu können. Jetzt ist es eingestellt. Vielleicht wird es irgendwann wieder aufgenommen. Abgesehen von der Genugtuung, die du vielleicht auch empfinden würdest, wenn er endlich hinter Schloss und Riegeln wäre. Ist dir das auch ein Anliegen? Hast du auch so ein Rachegefühl in dir? Irgendwo schon, ja. Ja, du willst auch, dass der bestraft wird? Auf jeden Fall. Wie sollte er denn deiner Auffassung nach bestraft werden? Ja, also wegsperren einfach nur in ein ganz normales Gefängnis. Ja. Für immer. Ja. Ja. Wirklich lebenslänglich. Mhm. So, er ist über 50 und wirklich lebenslänglich, bin ich der Meinung. Und das Schlimme ist, dass dieser Typ jetzt frei rumläuft. Ja. Und vielleicht wieder solche Dinge anrichten kann, anstellen kann. Eben, er wohnte bis zu dieser Aussage wohnte er noch wieder bei einer Familie. Mhm. Und ich habe so im Stillen gehofft, dass sie einfach keine Kinder haben. Ja. Ich verstehe nicht, warum das Verfahren eingestellt wurde. Nur weil er flüchtig ist? Ja, es kann ihm ja keine Anklageschrift zugestellt werden. Mhm. Und er kann sich dann nicht in Anführungsstrichen wehren gegen meine Aussagen. Was bedeutet das denn eigentlich? Bedeutet das, dass es jetzt alles vom Tisch ist? Oder? Nein, das nicht. Es ist nur eingestellt vorläufig. Vorläufig. Mhm. Also wenn er irgendwo zufällig gefunden wird, wird das weitergehen, auf jeden Fall. Hast du Angst vor der Konfrontation, vor Gericht? Ja. Ja. Ganz große Angst. Mhm. Peter, du hast gerade selbst in so einem Nebensatz angedeutet oder eigentlich klar gesagt, dass du auch die Vermutung hast, dass aufgrund dieser Schäden, die dir zugefügt worden sind, Verletzungen, dass du keine Beziehung führen kannst. Ja. Ja, ist richtig. Du hast also keinen Freund. Ich hatte einen, aber das hat nur 2 Monate gehalten und dann... Und du hast gar keine, du magst den gar nicht an dich ranlassen, oder? Ich habe es versucht, aber es ist einfach nicht möglich. Mhm. Hast du denn, hast du in therapeutischer Behandlung dann auch? Ja, 2 Jahre. 2 Jahre sogar? Ja, nur das wird nicht weiter genehmigt von der Krankenkasse. Und du hättest es eigentlich nötig? Ja. Du würdest gerne weiter behandelt werden? Ja, doch. Mhm. So, das sind so viele Sachen, die daraus entstanden sind. So. Mhm. Mein Gott. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes wirklich ein Opfer. Einmal, du bist immer noch ein Opfer, weil man dir nicht weiter helfen kann. Dann ist der Täter nicht hinter Schloss und Riegel. Mhm. Und du trägst alles mit dir weiter rum. Ja. Die nächsten Jahre vielleicht sogar. Ja. Es bleibt mir nicht so viel anderes übrig. So, selbst kann ich mir die Therapie finanziell nicht leisten. Mhm. Und, ja. Pass mal auf, Petra, ich möchte, dass du mit meinem Psychologen jetzt noch ein bisschen redest, mit dem Peter. Mhm. Vielleicht gibt es ja doch irgendeinen Trick, dass du doch eine Finanzierung bekommst. Das wird er dir vielleicht sagen können. Ja. Ich danke dir für dein Vertrauen, dass du hier angerufen hast und mir das erzählt hast. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch nicht so einfach ist, für dich das zu erzählen. Also inzwischen schon mehr. Ja. So. Gehst du da so offensiv mit um in deinem Umfeld? Erzählst du es deinen Freundinnen und näheren... Nein. Ich habe kaum Freundinnen und die wenigen, die es wissen, die wissen es zwar, aber sie reden nicht drüber. Hm. Was machst du vom Beruf? Ich bin Auszubildende, Ärzte, Krankenschwester. Ah ja. Ich stehe jetzt kurz vor dem Examen. Hm. Dann wünsche ich dir dafür auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück. Danke. Und hoffe von Herzen, dass sich das Leben auch in irgendeiner Weise in eine gute Bahn leitet bei dir demnächst. Hm. Der Peter ruft dich gleich zurück, leg mal auf. Ja. Tschüss, Petra. Tschüss. Tschüss. Unser Thema heute Abend heißt, ich bin Opfer eines Verbrechens. Wer von euch ist schon Opfer eines Verbrechens geworden? Wer von euch trägt eine Tat, die ihm angetan wurde, vielleicht seit Jahren mit sich herum und kann sie einfach nicht vergessen oder wird sehr belastet von dieser Tat? Was ist aus dem Täter geworden? Wie denkt ihr heute über diese Gewaltaktion vielleicht, die euch angetan wurde? Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, 0180 5678 111, das ist meine Telefonnummer hier in Köln, ihr könnt anrufen. Es geht weiter mit Margit und Margit ist 28 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Erstmal Lob an deine Sendung. Vielen Dank. Bin erste Mal heute zum Telefon gegangen und hab's auch geschafft. Das ist ja irre. Ja. Ja, folgendes. Also ich war 1996 in Nicaragua und habe dort mit Straßenkindern gearbeitet. Ja. Und da war ich mit einer Gruppe von Studenten dort. Und ja, es war so, wir sind einen Abend rausgegangen. Es war 6 Uhr. Also in Nicaragua ist es so, in der Regenzeit ist es sehr dunkel dann um 6. Und wir sind halt auf einer Straße gelaufen und suchten also ein Restaurant, wo wir abends essen gehen wollten. Ja, und dann liefen wir daher. Ich lief mit meiner Freundin vorne weg und hinter mir 16 andere. Und vor uns liefen 3 Jugendliche und unterhielten sich. Und wir haben uns auch nichts dabei gedacht, bis sie sich auf einmal umdrehten. Und meine Freundin und ich hatten beide halt jeweils eine Pistole auf den Bauch gedrückt. Und wir hatten beide so Bauchgurte um, also so diese Bananen. Meine Freundin hatte auch Geld da drin, ich hatte meine Kamera in diesem Bauchgurt. Und beide rissen uns halt wirklich diese Bauchgurte ab. Ich hielt allerdings den Bauchgurt noch in der Hand, in der linken Hand. Und die drücken die Pistolen auf euren Bauch drauf? Du hast die Pistole gespürt am Bauch? Richtig, aber ich habe es nicht realisiert in dem Augenblick. Ich habe es wirklich, also es ging an mir vorbei, ich stand auch vollkommen neben mir. Und ich hatte immer noch, also links, die Hälfte von meinem Bauchgurt in der Hand und die andere Hälfte hielt der Junge, das war auch ein Straßenkind, und also maximal 16 Jahre alt. Und naja, und dann habe ich halt gezogen, er hat gezogen und ich hatte in der rechten Hand eine Einkaufstasche. Da waren 6 Liter an Flaschen drin. Ja. Und ich war, wie gesagt, vollkommen neben mir. Und man denkt ja immer, man darf nichts machen, man muss alles hergeben, was man hat. In dem Augenblick aber, ich habe vollkommen anders reagiert. Und zwar habe ich dann diese Einkaufstasche, die ich in der rechten Hand hatte, die habe ich irgendwie hochgerissen. Ich weiß auch nicht, wie ich das gemacht habe. Und ihm die so richtig, also wirklich um den Kopf gehauen. Ja, wie mutig. Und du hast eine Pistole auf dem Bauch. Ja, mutig ist es eigentlich. Ja, es ist dumm eigentlich, ne? Ja, dumm ganz gewesen. Genau. Ja, ja, ja. Vollkommen verrückt, aber es war einfach eine Reaktion. Mhm. Ja, und dann? Man kann es nicht kontrollieren. Ja, ja, und in dem Augenblick hatte ich dann schon die Pistole auf der Stirn. Also er hatte erstmal, es hat ihm sehr weh, er hatte Schmerzen, mhm, das sah man. Was haben die anderen denn gemacht? Haben die ihm nicht irgendwie helfen wollen? Die standen gebannt um uns herum, weil die Angst hatten, mhm, dass der oder der andere halt ihm, mhm, abdrücken. Ne? Wie ging es dann aus? Ja, er hielt mir die Pistole auf die Stirn und ich fing vollkommen aufgelöst, ich fing an zu weinen und war total fertig, hielt aber immer noch meine Kamera in der Hand. Habe mich dann halt mit meinem ganzen Gewicht irgendwie auf meine linke Hand geschmissen, mhm, und lag dann auf dem Boden und unter mir die Kamera. Die hat ihn auch aus der Hand gerissen. Mhm. Und er muss dann wohl noch auf mich gezielt haben, das weiß ich nicht, weil ich lag ja mit auf dem Bauch, mhm, und wollte, also entsicherte auch die Pistole. Mhm. Und in dem Augenblick eilten von vorne Nicaraguaner dazu, mhm, und wollten halt helfen. Und in dem Augenblick kriegte er Panik, mhm, und drückte Gott sei Dank nicht ab und sprang auf so ein Auto, mhm, das auf der Straße vorbeifuhr. Nochmal gut gegangen. Ja. Nochmal gut gegangen. Das hätte aber wirklich ganz, ganz, ganz übel enden können, ne? Ja, natürlich. Vor allen Dingen, ich war sowas von du warst völlig von Sinn, ne? Ja, natürlich. Und meine Freundin, die hat in dem Augenblick, da ist das ganze Wasser weggelaufen. Also die hat wirklich Urin gelassen. Mhm. Ich war vor allen Dingen halb nackt, stand ich dort. Er hatte mir den Rock runtergerissen. Mhm. Meine Unterhose war zerrissen, mhm, mein Oberteil war zerrissen. Ich stand da wirklich auch noch total entblößt. Und war voller Panik und als er dann weg war, dann kam die ganze Gruppe sofort auf uns zugestürmt, mhm, und dann kriegte ich erstmal von meiner Gruppe, von einigen halt dann noch zu hören, wie ich denn überhaupt so reagieren, mhm, konnte. Ja, ich meine, zu Recht ja auch, ne? Ja, klar. Und du hast ja mit deinem eigenen Leben gespielt und mit dem Leben eventuell auch der anderen, ne? Ja. Du kannst es dir im Nachhinein überhaupt gar nicht erklären, was da, welcher Teufel dich geritten hat, was da los war in dir. Ich denke schon. Ich denke, dass das war irgendwie, also in dieser Kamera, die Kamera war wertlos für mich, mhm, aber in dieser Kamera war ein fast voller Film. Und dieser Film war von diesem Abschied mit diesen Kindern, mit denen ich gearbeitet habe. Also ein symbolischer Wert, ne? Richtig. Mhm. Und ich hätte ihm bestimmt die Kamera gegeben, wenn er mir den Film gelassen hätte. So, ne? Also ich denke, man reagiert, glaube ich, völlig absurd in extremen Situationen. Ja. Und das kann man gar nicht erklären richtig und man kann es auch nicht vorher bestimmen, ne? Richtig. Du warst Opfer eines Verbrechens in Nicaragua. Es ist Gott sei Dank gut gegangen. Ja. Abgesehen von einem zerrissenen Röckchen und einer zerrissenen Unterhose. Ja. Ja, das Einzige, was da nachher noch von herrührte, war halt ständig, also schlaflose Nächte, Angst wieder weiterzugehen. Ja. Ich bin auch noch weiter gereist danach und, mhm, das war schon schwierig. Aber ich bin danach wenigstens, sag ich mal, hellhöriger geworden. Ich habe mir aufgepasst. Mhm. Also ich bin einfach sensibler, mhm, geworden. Danke für den Anruf, Margit. Ja, tschüss. Bitte. Tschüss. Lisa ist jetzt dran. Lisa ist 66 Jahre alt. Ja. Schönen guten Abend. Schönen Hallo guten Abend. An die Sendung. Dankeschön, Lisa. Wir haben schon mal miteinander telefoniert vor ein paar Wochen. Ehrlich? Ich bin vom Weißen Ring. Aber wir wollen heute nicht über den Weißen Ring reden, ja, sondern über die Stellung der Opfer in unserer Gesellschaft. Ja. Denn das ist eine Randgruppe, für die vom Staat wegen nichts getan wird. Mhm. Der Staat sorgt für die Täter, mhm, wenn man das mal so hart und krass ausdrücken. Man kann es so hart und krass ausdrücken, aber ich glaube, dass so in den letzten ein, zwei Jahren zumindest in der öffentlichen Meinung so ein Umdenken entstanden ist. Vor allen Dingen wird es thematisiert. Ja, aber noch nicht bei unseren Gerichten. Gar nicht, da hast du recht, ja. Ja, ich habe einen Fall betreut, wo ein 13-jähriger Moslemjunge misshandelt und missbraucht wurde vom älteren Herrn, mhm, gesehen, der war 50. Mhm. Und dieser Mensch, dieser Verbrecher, mhm, hat 3 Jahre auf Bewährung gekriegt, weil es ein Ersttäter war. Unglaublich ist das. Und er läuft noch da in dem Stadtteil, wo diese Familie wohnt, unglaublich, frei, ja, herum. Ja, ja, unglaublich. Und das ist eine solche Ungerechtigkeit. Und wer kümmert sich um den Jungen? Der hat es Gott sei Dank recht gut verkraftet. Der hat es gut verkraftet. Weil er eine sehr intakte Familie hat. Ah ja, aber das ist ein Glücksfall, dass er in der Familie, dass so jemand vielleicht in der Familie aufgefangen wird. Es gibt viele Leute, die ganz alleine sind. Ne? Aber wer schlechter verkraftet, ist der Vater. Mhm. der hat hier gesessen bei mir und hat geweint und sagt so, was kann doch nicht sein. Mhm. Der ist Muslim, der hat noch ganz andere Wertevorstellungen. Mhm. Der sagt, bei uns würde der Kopf kürzer gemacht. Und hier läuft der rum. Ja. Du hast gerade gesagt, du bist vom Weißen Ring, du arbeitest ehrenamtlich. Ich arbeite ehrenamtlich beim Weißen Ring. Umschreibe doch mal ganz kurz nochmal die Aufgaben des Weißen Rings. Der Weiße Ring hilft allen Opfern von Straftaten. Mhm. Ob Anzeige gemacht wurde oder auch nicht. Mhm. Wir helfen. Aber die Straftaten müssen schon vorgefallen sein, ne? Straftaten müssen schon vorgefallen sein. Ja. Wir können auch mal aufsitzen, ja? Was können wir aussetzen? Mal aufsitzen, dass das nicht stimmt. Ja, ja? Natürlich, ja. Mhm. Das kommt vielleicht auch mal Kannst vor. Du vielleicht auch noch aus deiner... Das ist eine ehrenamtliche Arbeit, soweit ich weiß. Ich arbeite ehrenamtlich, ja. Ich kriege nur die Kosten erstattet. Mhm. Wir werden gleich mal auch nochmal die Nummer des Weißen Rings durchsagen für all die Leute, die Interesse haben. Also holt euch mal was zu schreiben. Gleich am Ende des Gesprächs mit Lisa werde ich die Nummer sagen. Kannst du aus deiner Praxis vielleicht noch einen Fall erzählen oder beschreiben, Lisa, wo ein Opfer wirklich sehr übel dasteht und wo man diese Person ganz alleine gelassen hat? Ja, ich habe einen 50-jährigen Taxifahrer betreut, einen Iraner. Der wurde von zwei Jugendlichen, ich komme aus Hamburg, die in Hamburg niedergestochen, um die Tageseinnahme zu klauen. Mhm. Niedergestochen. Wie schwer war er verletzt? Erst ins Gesicht, dann hebt man ja automatisch die Hände hoch und dann in die Hand oder in den Arm. Mhm. Er kann heute noch nicht drei Finger der rechten Hand bewegen. Mhm. Er hat heute noch Angst, Taxi zu fahren. Er hat sein Taxigeschäft aufgegeben. Mhm. Die Täter waren Jugendliche. Die haben, der Täter, der zugestochen hat, hat 3 Jahre auf Bewährung gekriegt, weil sein Vater Alkoholiker war, laut Richter. Mhm. Der Mittäter hat 2 Jahre auf Bewährung gekriegt. Weil was? Weil die Mutter Alkoholikerin ist, oder was? Nein, er hat mehrmals die Schule gewechselt. Mhm. Also das wurde nun, das wird ja immer... Das kann man nicht verstehen, ne? Also, kann man nicht begreifen. Man kann doch nicht die Biografie eines Menschen, sei sie noch so traurig und noch so schlimm, als Rechtfertigung dafür nehmen, dass keine härtere Bestrafung stattfindet. Ne? Denn wir in meinem Alter, so über 60, haben alle nicht solche blendende Jugend gehabt. Mhm. Ja, wir sind streng erzogen worden, teilweise Schläge, es war der Krieg. Weißt du, was wahnsinnig ist, Lisa? Ich hatte am Freitag vielleicht hast du es verfolgt, eine Domian-Extra-Sendung, wo ich auch Gäste hatte im Studio. Die habe ich leider, ich war nicht im Haus, ja. Die habe ich leider nicht verfolgt. Da hatte ich Besuch von einem jungen Mann, der viele Jahre im Gefängnis gesessen hat, unter anderem deshalb auch, weil er mit einem Baseballschläger jemanden erschlagen hat, beim Straßenraub. Und ich höre es ja immer wieder hier in der Sendung auch von Knackis oder von ehemaligen Knackis, dass selbst die Leute sagen, die Strafen sind zu milde. Auch dieser junge Mann am Freitag sagte zu mir, eigentlich war die Strafe, die ich bekommen habe, zu milde. Ja. Die Strafen sind auch zu milde. Selbst die Betroffenen sagen das. Das sollte einem ja schon sehr zu denken geben. Ne? Ja, ja. Mhm. Und der Weiße Ring kämpft seit 20 Jahren für einen Opferanwalt. Mhm. Der Täter kriegt einen Anwalt vom Staat, ja, das Opfer nicht. Mhm. Nach 20 Jahren ist es jetzt seit dem 1. Dezember letzten Jahres, dass bei Sexualtaten und Kapitalverbrechen vom Staat ein Anwalt bezahlt wird. Mhm. Das hat 20 Jahre gedauert. Also ich finde das ein sehr wichtiges Anliegen. Und wir wollen nochmal klarstellen, dass wir im Prinzip für beides sind. Natürlich für die perfekte Opferbetreuung, aber natürlich auch für die Betreuung eines Menschen, der im Knast gesessen hat, dass er wieder gut in die Gesellschaft integriert wird. Ne? Beides muss parallel laufen. Ja. Ne? Ja. Aber das Opfer steht alleine da. Mhm. Die Therapie muss, wie eben die eine junge Frau sagte, die Krankenkasse zahlt die Therapie nur so und so lange. Ja, das hören wir tagtäglich. Kann man da eigentlich irgendwas noch machen? Könntest du dem Mädchen Mut machen? Der Petra war das, glaube ich. Ja. Ist schwierig, wenn sie schon 2 Jahre bezahlt gekriegt, da hat sie schon sehr viel bezahlt gekriegt. Meist werden nur 30 Sitzungen bezahlt. Mhm. Also Lisa, ich finde es gut, dass du nochmal darauf aufmerksam gemacht hast, dass auch nochmal der Weiße Ring hier thematisiert wurde. Wir machen jetzt meine kleine Pause und nach der Pause sage ich die Nummer des Weißen Rings, an den sich alle Opfer von Straftaten, von Verbrechen wenden können. Ja. Da sind sehr viele, sehr engagierte Leute, so wie du, die mittlerweile auch viel Erfahrung, gute Erfahrung haben und die den Menschen, den Opfern, zumindest mit Rat, auch oftmals mit Tat zur Seite stehen können. Mit Geld gehen wir ran, wenn Geld gebraucht wird, natürlich nur bei Leuten, die es nötig haben. Die bedürftig sind, ja. Ja, bedürftig oder alleinerziehende Mutter oder wie auch immer. Aber wir helfen auch EWL-Leuten, die kein Geld von uns brauchen oder nehmen. Ich danke dir für deinen Anruf und dein Engagement. Und wie gesagt, die Telefonnummer sagen wir gleich nach der nach unserer kleinen Pause. Tschüss. Wiederhören, Lisa. Dankeschön. Tschüss, Lisa. Tschüss. Uhr 31 und 47 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Unser Thema heute Nacht heißt, ich habe ein Verbrechen begangen. Ich möchte gerne mit euch sprechen, die das von sich sagen, die so eine extreme Erfahrung vielleicht gemacht haben. Ich habe ein Verbrechen begangen. Jetzt muss ich gerade die Regie fragen. Ich habe nicht verstanden. Ich habe mich versprochen. Ich bin Opfer eines Verbrechens. Entschuldigung, nicht ich habe ein Verbrechen begangen. Ich bin Opfer eines, eines Verbrechens. Ich bin Opfer eines Verbrechens. Ich wollte euch die Telefonnummer des Weißen Rings sagen. Die Telefonnummer lautete 0180 3 34 34 34. Nochmal zum Mitschreiben. 0180 3 34 34, 34, die Telefonnummer des Weißen Rings. Unser Thema, ich bin Opfer eines Verbrechens. Und es geht weiter jetzt mit Uschi. Und Uschi ist 29 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Uschi, schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Und zwar habe ich jetzt auch heute zum ersten Mal versucht, dich zu erreichen. Mhm. Und ich habe deine Sendung schon ein paar Mal gesehen, finde die ganz toll. Und mir ist also Folgendes passiert vor 7 Jahren. Ich hatte das Auto meines Bruders, das war so vollgepackt bis unter den Rand für seinen Urlaub und musste abends noch eine Hochzeit, war ich noch bei Freunden und musste dann was früher weg und bin also zum Parkplatz, der war so ungefähr 50 Meter von dem Ort entfernt, wo die Feierlichkeit war und ich hatte den Wagen ausgeschlossen, da steht auf einmal so ein Typ neben mir und sagt, gib mir den Schlüssel und hau ab. Mhm. Und, was für ein Typ war das, wie sah der aus? Ja, der war ja so etwa so meine Größe, so 1,75 so und maskiert? Ja, was? Maskiert? Nee, nicht maskiert. Mhm. Also ich habe den erkannt und so, der ist leider auch nachher nicht erwischt worden. Nur mein erster Gedanke war einfach, ich habe gesagt, nö. Mhm. Das war mein Gedanke. Und da sagte der so zu mir, ja, wenn du nicht willst, ich kann dir auch direkt die Fresse einschlagen. Und da habe ich nur gesagt, kannst mal probieren, ich wehr mich wohl. Er hatte keine Waffe dabei. Er hatte keine Waffe, also zumindest nicht, dass ich was sah. Hast du keine gesehen? Mhm. Nee. Sehr mutig. Ja, und dann bin ich hingegangen und der war so etwas verdutzt wohl und hat mich ins Auto gesetzt und wollte die Tür zuschlagen. Das hat leider nicht geklappt. Mhm. Und der kam dann halt rein und wollte mich rausziehen und ich habe nur gedacht, du Arsch, du willst mir wehtun, ich tu dir auch weh. Und ich hatte also relativ spitze Schuhe an und habe also einen gezielten Tritt in die Genitalien abgegeben. Mhm. Und der hat aber im gleichen Moment zugeschlagen. Aber offenbar hat meine Gegenwehr dann doch Erfolg gehabt. Der Typ ist nämlich dann abgehauen. Mhm. Und irgendwie in dem Moment habe ich die ganze Zeit gedacht, das ist das Auto von meinem Bruder und das kann ich jetzt nicht einfach... Kann das sein, dass du weniger couragiert reagiert hättest, wenn es sich um dein eigenes Auto gehandelt hätte? Glaube ich nicht. Nee. Nee, ich weiß auch, sagen wir mal so, was ich auch damit sagen will. Ich denke einfach, es lohnt zunächst immer mal, die Leute irgendwie erstmal, sich erstmal zur Wehr zu setzen, erstmal direkt zu sagen, nein. Kann natürlich auch sein, dass es absolut der Schuss nach hinten ist. Ne? Ja, ja. Das ist gar, dass man die Situation dadurch nur noch viel verschlimmert. Ja. Viel mehr verschlimmert. Ja. Je nachdem, wie aggressiv und wie gewaltbereit der Täter ist. Ne? Ich glaube, dass man da keine allgemeine Regel aufstellen kann. Vielleicht hast du intuitiv diesen Menschen so wahrgenommen, dass es dir hast herausnehmen wollen. Mhm. Vielleicht, ne? Ja, es kann ganz gut sein. Also sagen wir mal so, also er sah zumindest nicht so aus, als ob er mir körperlich Gott weiß wie überlegen war. Wie ging das denn dann weiter in der Nacht? Ja, also es ging dann so weiter, dass dieser Typ abhaute. Mhm. Offenbar hatte ich ihn also auch ganz gut getroffen irgendwie. Und ich habe auf jeden Fall erstmal die Tür von innen zugemacht, also auf den Knopf reingedrückt, weil ich gedacht habe, wenn ich da jetzt einmal drin bin, jetzt kommt er nicht mehr rein, jetzt kriegt er mich nicht mehr. Mhm. Und bin dann halt direkt zu diesem Hotel, wo die Feier war, zurückgefahren und bin dann irgendwie anschließend nur mehr oder weniger zusammengesagt, weil ich gedacht habe, oh Himmels Willen, was hätte jetzt alles passieren können. Ja. Ne? Hinterher wird alles erstmal bewusst dann, ne? Ja. Hast du Anzeige gegen Unbekannt erstattet? Ja. Leider ohne Erfolg. Es hat dann zwar irgendwie sowas gegeben, dass mir ein Foto vorgelegt worden war, aber den Typen hätte ich sofort wieder erkannt. Mhm. Beschreib doch mal, du hast in die Augen von dem Typ geschaut, ne? Was waren das für Augen? Ja, kaltblau. Kaltblau, Also der sah irgendwie schon so aus, als ob er es wirklich ernsthaft vorhatte. Mhm. War das jemand, der so vom Gesicht... Den hättest du vielleicht auch in der Straßenbahn sitzen sehen können und hättest gedacht, ein ganz normaler Bürger? Oder hatte er schon irgend so ein bisschen was Kriminelles in der Ausstrahlung? Nö, fand ich eigentlich nicht. Ganz normaler Mann halt. Ja. Mhm. Anzeige gegen Unbekannt, die ganze Sache ist im Sand verlaufen, aber du hast dich sehr couragiert verhalten. Ja, ich denke einfach auch, dass es wichtig auch selbst, wenn es Gefahr ist, aber wenn man irgendwie meint, sich wehren zu können. Also was ich schon sehr wichtig auch finde, und da gebe ich dir recht, dass man, man sollte in einer solchen Situation keine Ängstlichkeit ausstrahlen. Ja. Ne, das wittern die anderen nämlich auch. Und wenn man sehr selbstbewusst auftritt, ist das, glaube ich, schon mal eine ganz gute Grundvoraussetzung. Ja. Danke für deinen Anruf, Uschi. Ja. Hoffentlich passiert nicht nochmal sowas. Ja, nee, also das will hoffentlich auch hoffen, dass mir nicht nochmal sowas passiert. Danke. Auf Wiederhören, Uschi. Tschüss. Unser Thema heute Nacht, ich bin Opfer eines Verbrechens. Wenn ihr mit mir reden wollt, meine Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Herzlich willkommen, Stefan. Und Stefan ist 19 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Stefan. Ja, darf ich dich auch Jürgen nennen? Ich mag es nicht, wenn Domian... Ich möchte auch nicht mit meinem Nachnamen angesprochen werden, ehrlich gesagt. Du darfst es. Gut. Ja, also ich habe zum Thema auch angerufen. Und zwar ist mir vor einem Jahr Folgendes passiert. Ich bin auf einer schwach erleuchteter Straße überfallen worden, mitten, spät am Abend eigentlich, gegen 10 Uhr. In einer Stadt oder eher auf einer Landstraße? Nee, also am Rand einer Stadt in Marburg war das. In Marburg, In Marburg, So. Wie viel Uhr war es genau? Ja, gegen 10. Gegen 10. Gegen 10. Was genau passiert? Beschreib's mal. Ja, was ist passiert? Also, ich bin ein bisschen nervös. Also du gingst alleine da auf den Bürgersteig? Ja, ich kam, ja klar, ich kam von der Bushaltestelle und es war also, ja, ich wollte halt nach Hause gehen zu meiner Wohngruppe. Es ist halt so, ich bin sehr stark sehbehindert, fast blind, das muss erwähnt werden hier. Ja. Und gehe halt in Marburg ins Internat. So, und ich wollte eben nach Hause zur Wohngruppe. Es war wie gesagt stockdunkel und ich sehe halt, dass ein in dieser Nebenstraße, eigentlich, ja, in der Nebenstraße ein Fußgänger auf mich zukommt. Also du bist nicht so stark sehbehindert, dass du es hättest nicht sehen können. Das hast du schon mal wahrgenommen, dass da jemand auf dich zukam. Das konnte ich sehen, ja. Das konnte ich sehen, aber also ich kann keine Gesichter erkennen, aber schon, dass jemand kommt. Ja. Gut, auf jeden Fall, ich sah, dass dieser Fußgänger auf mich zukam und man hält ja nicht jeden Fußgänger gleich für einen Verbrecher. Und ich hatte so eine Umhängetasche von Delay, so eine Delay-Umhängetasche, wo ich halt meine ganzen Papiere trage, also Ausweis etc. und Geld eben auch so. Und die hatte ich mir also lässig über die Schulter gehängt und naja, es war dann so, dass dieser Typ direkt auf mich zusteuerte und an diesem Trageriemen gezerrt hat. Ja, da hast du ja wahrscheinlich schon erstmal die mega Angst gehabt, ne? Das noch, nee. Eigentlich nee. Ich hab aufgrund meiner Sehbehinderung erstmal gedacht, es wären Wohngruppen. Ach so. Kamerad auf der Statue. Ich konnte kein Gesicht ausmachen. Wurde er nicht gesprochen? Hat er nichts gesagt? Er hat nichts gesagt, nein. Ja, und dann, wie ging es weiter? Der zog jetzt an der Tasche und dann? Ja, er zog mir an der Tasche und wie gesagt, ich dachte, es wäre ein Gruppenkamerad und sagte noch so ganz kumpelhaft, hey, was soll das? Ja, und dann? Das hatte dann nur zur Folge, dass er stärker an dem Trageriemen gezogen hat. Ja, und ich hatte in dem Moment das totale Blackout. Ich, ja, ich konnte überhaupt nicht, ich habe überhaupt nicht begriffen, dass das jetzt ein Überfall sein sollte. Hat er dich dann irgendwie zusammengeschlagen? Nein, nein, glücklicherweise nicht. Aber er hat die Tasche dir entrissen? Ja, ich habe dann hinterher losgelassen. Wir haben uns so eine kleine Rangelei da auf dem Bürgersteig geleistet. Und ich habe dann... Dann ist er abgehauen. Ja, dann ist er abgehauen. Und du bist zu deiner Wohngruppe gegangen, weitergegangen? Gerannt er. Hast du geschrien und um Hilfe gerufen? Nein, eigentlich nicht. Ich hatte noch auf der Zunge, ich rufe die Polizei, aber ich habe es in dem Moment nicht rausgebracht. Vor allem jetzt ja auch nichts genützt. So, dann warst du irgendwann dann in deiner Wohngruppe. Habt ihr sofort die Polizei benachrichtigt? Ich habe sofort angerufen, ja. Dann kam auch sofort... Erst die normale Streifenpolizei und dahinter auch die Kripo. Ist der Täter gefasst worden? Nein, leider nicht. Wie viel Geld hast du verloren? Das ist ja der Witz. 89 Pfennig. 89 Pfennig. Nein. Konnte der eigentlich wahrnehmen, dass du sehbehindert bist? Ja, ich hatte einen Stock, einen Blindenstock dabei. Also umso gemeiner das Ganze. Ja, natürlich, klar. Das ist ja gerade die Schweinerei. Ich meine, das ist ja jetzt nochmal relativ harmlos abgegangen, ne? Ja. Du bist nicht verletzt worden dabei und der Schaden hält sich dann auch in Grenzen mit 89 Pfennig. Aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade bei einem behinderten Menschen, dass die Schockwirkung noch größer ist. Hast du jetzt mehr Angst, nachdem das passiert ist, rauszugehen, alleine? Ja. Und zwar ist im Moment auch das Problem, ich mache ein Praktikum und ich praktiziere auch in so einer Wohngruppe, wo ich mit Jugendlichen arbeite, so. Und die Wohngruppe liegt halt im Dortmunder Hafengebiet und das ist halt auch das, ja in Anführungsstrichen, sozial schwache Gebiet von Dortmund. Und ich habe halt immer bis 8:30 abends Dienst und wenn ich dann zur U-Bahn muss, das ist, da ist wirklich fast kein Mensch mehr unterwegs und da liest man auch laufend von Überfällen und dergleichen und da fühle ich mich auch nicht mehr ganz so. Besorgt ihr doch mal irgendwelche Sachen, Stefan. Es gibt da so Elektroschocker oder so kleine Alarmanlagen, die man in der Tasche tragen kann oder irgend sowas. Das kann dir vielleicht so ein bisschen das Gefühl der Sicherheit vermitteln. Vielleicht mal eine Idee, das haben ja auch schon andere Leute gesagt. Schaden kann es bestimmt nicht und du hast das Gefühl, zumindest, dass du ein bisschen was machen kannst und dich wehren kannst. Ja. Also, lieber Stefan, auch dir wünsche ich natürlich, dass das eine einmalige Sache war und dass das nicht wieder vorkommt. Alles Gute. Alles klar. Tschüss, Stefan. Ja, du merkst es. Birte, 23 Jahre alt. Birte, hallo. Ja, hallo Birte. Birte lacht. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ist ja erstmal sympathisch, obwohl unser Thema ja eher ernst ist heute. Ich bin Opfer eines Verbrechens. Ja. Ich war vor fast genau einem Jahr mit meiner Schwester in Amerika und wir sind so ein bisschen durch die Gegend gereist und waren dann irgendwann in Savannah, Georgia und wir saßen an einem Tag, also es war ziemlich warm, wir saßen auf einer Bank in so einem Park, da hatten wir schon vorher ganz oft Polizei gesehen und es war also so super friedlich, da saßen nur Omas um uns rum und ganz toll und wir haben gelesen und es kam halt einer an, baggerte mich an und den habe ich gleich wieder weggeschickt und dann kam 5 Minuten später der nächste und setzte mich auf meine Tasche. Und ich dachte nur, der will mich jetzt auch einfach wieder anmachen und habe dann einfach nur gesagt, ja, du sitzt auf meiner Tasche. Und er sagte, dies ist ein bewaffneter Raubüberfall. Und ich habe das gar nicht registriert. Es ging halt dann noch, wir haben ein paar Mal beide das Gleiche gesagt, einfach nur. Dieses ist ein bewaffneter Raubüberfall? Ja. Da rutscht einem das Herz aber in die Hose, was? Nein, oder ich habe es nicht registriert. Du hast gar nicht geschnallt? Nee. Und als ich dann er sagte bewaffnet, hast du denn da eine Waffe gesehen in dem Moment? Er hatte seine Hand so in der Jackentasche. Ach so, ja. Also aber ich wusste ja nicht, ob was drin ist oder nicht. Und meine Schwester saß eben neben mir und... Als ich so das dritte, vierte Mal dann schon leicht aggressiv sagte, du sitzt auf meiner Tasche. Es hätte ja auch ein interessanter Anmachspruch sein können, ne? Ja, da hörte sie dann erstmal zu und dann kam auch der zweite an. Ja. Und dann meinte, also der neben mir saß dann, irgendwann gib mir deine Tasche und deinen Schmuck. Und da habe ich erstmal mitgekriegt, dass was überhaupt los ist. Und dann habe ich, also ich weiß nicht, was in mich gefahren ist, ich habe gesagt, zeig mir deine Waffe. Und er sagte immer nur, gib mir deinen Schmuck und deine Tasche. Und dann sagt er zu seinem Freund da, dass er die Tasche von meiner Schwester nehmen soll. Und der ist dann so vom Meter entfernt, hat sich so vorgebeugt, ganz vorsichtig versucht, ihre Tasche zu nehmen und wird die zurückgerissen und der stand nur einfach da und wusste nicht mehr, was er tun sollte und lächelte dumm. Und dann ist meiner wohl ausgerastet. Also hat mir mit der Faust erst gegen den Hals und dann zweimal ins Gesicht geschlagen. Mhm. Und ich trage eine Brille und das hat natürlich dann ziemlich geblutet. Mhm. Alles. Und dann habe ich eben meinen Rucksack losgelassen und die sind weg. Und ich habe nur meine Schwester angeschrien, meine Nase blutet, du musst meine Brille suchen. Mhm. Und dann, als ich merkte, dass meine Nase nicht blutet, sondern alles um mein Auge herum, da habe ich dann Panik gekriegt. Mhm. Und dann kam aber auch schon gleich eine Kanadierin. Ich wollte gerade sagen, da waren doch sicher Menschen auch in der Gegend, ne? Ja, aber es hat keiner was gemacht. Also die Taschen waren weg? Ja, nur die eine. Die eine Tasche war weg, genau. Ja. Hast du die Waffe denn gesehen? Nee. Nee, er hatte keine. Er hatte wirklich keine. Nee, ich hatte wahnsinnig Glück, ja. Aber die sind über alle Berge. Ja. Was war in dieser einen Tasche drin? Mein Fotoapparat, Geld, Ausweis, Pass, alles. Mhm. Also... Wir haben es aber nach einer Woche etwa alles, also bis auf den Fotoapparat und das Geld alles wiedergekriegt. Wie also, das denn? Ja, das hat jemand bei der Polizei abgegeben. Abgegeben? Mhm. Ja. Ich glaube, das Schlimme an solchen Sachen, selbst wenn sie gar nicht so ganz schlimm enden. Es war schon relativ schlimm. Ja, also, glaube ich auch. Ja, ich habe um einen halben Millimeter mein Auge nicht verloren. Ach du lieber Gott. Also es war, also meine Schwester hat mein Auge von unten gesehen, also es war so ein Schönheitschirurg, der das alles genäht hat. Mhm. Der hat gesagt, ach so, er kann, es war schon so angeschwollen, er konnte gar nicht sehen, was er genau macht. Mhm. Er hat dreimal wieder angefangen, es waren also in zwei Lagen, weil es so tief war und außen waren noch etwa 30 Stiche. Also wirklich haarscharf. Ne? Ja, es war Wahnsinn. Ich dachte jetzt gerade, es wäre doch nur so eine kleine Platzwunde unter dem Auge. Nee, das war schon heftig. Also hast du wirklich ein körperlich heftig was davon getragen? Mhm. Oder beinahe? Ja, aber ich glaube auch, dass diese psychische Wirkung, der Schock, sehr tief sitzt, ne? Wenn man sowas erlebt hat. Ja. Dass man das lange mit sich rumträgt. Ist das also so? Inzwischen geht es wieder, aber es war ganz lange ganz schlimm, dass ich also abends kaum weggegangen bin oder nur wenn mich Leute wirklich bis zur Haustür gebracht haben und so. Wie war denn das direkt dann danach? Seid ihr zuerst ins Krankenhaus gefahren oder zuerst zur Polizei? Nee, erst ins Krankenhaus und die Polizei kam dann dahin. Mhm. Das stelle ich mir schon. Dann musstest du auch länger im Krankenhaus bleiben? Nee, nur den einen Tag. Einen Tag. Ja. Und dann halt, also ich habe so Hammer-Schmerztabletten gekriegt, damit ging das alles. Meine Schwester hat ständig Eis geholt, um zu kühlen und so. Das ist dann eine weniger schöne Erinnerung an die USA, ne? Ja, aber wir haben beide vorher schon ein Jahr da gelebt, deshalb war es auch mit der Sprache alles kein Problem. Mhm. Und ich habe vorher ja in New York gelebt oder gerade bei und da ist nie was passiert und deshalb. Ist es so. Hast du jetzt danach, nach diesem Vorfall, dein Verhalten, wenn du rausgehst, in irgendeiner Weise verändert? Also hast du irgendwas dabei oder hast du einen Selbstverteidigungskurs gemacht oder irgendwas? Nee. Das nicht? Also ich bin schon vorsichtiger, ich gucke mehr, aber ich sag mir immer, oder am Anfang war es mit der Angst ganz schlimm und da hatte ich auch so Panikattacken und so und inzwischen habe ich mir gesagt, ich muss mit der Angst leben, wie kann ich mein Leben bestimmen und deshalb versuche ich alles, also ich mache eigentlich auch alles, was ich will. Aber es ist schon abgefahren, wie Menschen in solchen extremen Situationen reagieren. Du hast gesagt, zeig mir deine Waffe. Ja. Ne? Ja. Es war einfach total surreal. Mhm. Also ich habe es einfach nicht kapiert, was los ist. Birte, danke für deinen Anruf. Ja, bitte. Tschüss. Tschüss. Herzlich willkommen, 60 Jahre alt, Friedhelm. Schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Friedhelm, hallo. Grüß dich, Jörg. Entschuldigung. Ja, ich bin mal entführt worden. Du bist entführt worden? Das war schon 30 Jahre her, ja. Ich war als beratender Ingenieur in Nigeria tätig. Ja. Und ja, da bin ich eines Tages gekidnappt worden. Ich hatte dort einen Jeep zur Verfügung von der Firma und konnte auch rausfahren, aber ich wurde auch gewarnt, pass auf, damals tobte da dieser Ivo-Krieg. Mhm. Und man ist ja neugierig, wenn man ein junger Mann ist, man will was sehen von dem Land auch. Ja. Ne? Ja. Und wer hat dich entführt? Ja, das waren wahrscheinlich die Ivo-Krieger, also das waren Ivo-Menschen, das weiß ich wohl hinterher, ne? Dass das Ivos waren. Ne? Ivo ist eine Volksgruppe in Nigeria, ne? Bitte? Das ist eine Volksgruppe. Eine Volksgruppe, ja, ja. Ja. Das waren damals Aufständische, heute ist das ja alles integriert, ne? Aber damals waren das Aufständische und die haben gegen die Regierung Krieg geführt. Und, wie viele Leute waren das, die dich gekidnappt haben? Ja, ich war hinterher in so einem Kral drin, das war etwa 20 Männer und Frauen gemischt. Ja, und das Schlimmste war, ich war da 3 Wochen, hatten die mich gefangen gehalten. Sag doch was zu dem Kidnapping. Wo genau haben die dich abgefangen? Sofort am Ortsrand von Lagos. In einem Auto? Im Auto, ja. Im Auto, ja. Haben die dich aus deinem Auto rausgezahlt und in ihr Auto hinein? Nein, mit meinem Auto sind die los. Die hatten kein Auto. Mit meinem Auto sind die dann gefahren. Ach so, du musstest dann daneben dich setzen, ja, und ja, ja. Mhm. In meinem Auto, mhm. Und dann sind praktisch in den Urwald, damals war noch mehr Urwald als, ja, heute, ne? Ja. Und in den Urwald rein, und dann war ich da 3 Wochen gefangen, ich war fast nur gefesselt. Ich habe kaum was zu essen, zu trinken gekriegt und wurde sexuell missbraucht bis zum Gehtnichtmehr. Du wurdest sexuell missbraucht? Aber wie, 3 Wochen lang, von Männern und Frauen. Von Männern und Frauen? Ja, also mein Penis, der wurde total verkaut, und wenn kein Samen mehr kam, kein Sperma, dann wurde ich geschlagen bis zum Gehtnichtmehr. In die Nieren rein und alles, dann von den Männern auch hinten rein, und dann haben sie mir Stöcke und sowas alles reingesteckt, ne? Also die Frauen haben sich an deinen Genitalien... Ja, ich war total zerbissen, ja. Hast du denn, also wenn man von einer Frau missbraucht oder als Mann, das funktioniert ja dann nur letztendlich lustvoll für diese Frau, die einen... Ja, da passierte ja nichts bei mir. Ja, aber, das wollte ich jetzt fragen. Passiert denn da was bei dir? Aber ich wurde gezwungen, dass ich einfach einen Ruck kriegte oder was, und die wollten Sperma haben, ne? Die sollte immer spenden, sagten sie mal nur, ne? Das ist ja grauenhaft, was du da erzählst. 3 Wochen lang? Mhm. Warum haben... Schlimmste war noch dieser Analverkehr von den Männern. Und wenn die mir die Flöcke da hinten reingestoßen haben, ne? Und das war durch Zufall. Ich wäre da zugrunde gegangen. Ich habe auch abgemagert. Ich habe nichts richtig zu essen gekriegt, nichts zu trinken, immer durstig. Ich war immer gefesselt. Ich konnte mich nicht bewegen. Wieso haben die dich denn entführt? Ja. Wegen des Krieges. Wir vermuten, dass wir wegen des Krieges gegen die Regierung, weil ich für die Regierung gearbeitet habe. Ja, aber eine Entführung bedingt ja immer, dass man irgendwas von der anderen Seite haben will. Nein, oder Druck ausüben will. Es war kein Lösegeld oder irgendwas, da war nichts gefordert worden. Einfach blinder Hass. Blinder Hass war das. Das war richtig. Ich war ein Weißer und das war blinder Hass. Du musst doch dann in diesen 3 Wochen wirklich um dein Leben gebangt haben. Und wie? Ja. Und wie? Ja, und danach. Bist du gefoltert worden auch? Ja, sicher, richtig, wird auch geschlagen. Ich sag ja, wenn kein Sperma mehr kam, dann wurde ich gefoltert. Dann wurde ich geschlagen, in die Nieren rein und alles Mögliche. Ne? Also ich hatte, als ich dann befreit wurde, ich hatte nur noch am ganzen Körper, ich war nicht mehr weiß, ich war blau. Wer hat dich denn befreit? Und das waren die Engländer, die haben mich auch gesucht. Ne? Ich hatte einen Schiff von den Engländern gehabt. Und die haben mich da gesucht, die sind da mit Hubschraubern ja auch rumgekurft. Ne? Und haben die durch Zufall meinen Jeep gesehen aus der Luft. Und dann haben die das Gebiet eingekreist. Und dann haben sie mich auch gefunden. Und die waren natürlich weg. Als die Hubschrauber landen, da waren die weg. Was wäre denn gewesen, wenn die Engländer dich nicht gefunden hätten oder zufällig gefunden hätten? Dann wäre ich tot. Du meinst das? Ja. Ich habe 30 Kilo abgenommen in der Zeit. Das ist ja ganz, ganz grauenhaft, was du da erzählst. Ja, und dann war ich dann 3 Wochen lang war ich dann in Lagos erst im Krankenhaus, in Nigeria, und dann bin ich nach Hamburg geflogen worden und war dann im Tropenkrankenhaus nochmal 6 Wochen. Und dann wurden meine Wunden langsam geheilt. Mein Aster war total kaputt, ne? Hast du gesundheitliche Schäden, Langzeitschäden auch davon getragen? Ja, ich hatte zum Beispiel 6 und bestimmt 10 Jahre, die keine Lust mehr zum Sex gehabt oder was. Das war bei mir, das war grauenvoll, ne? Also, wenn ich daran denke, ich wollte ja noch über mein Buch schreiben, aber leider bin ich noch nicht so weit gekommen. Bist du irgendwann überhaupt nochmal in dieses Land gefahren? Nein. Ja. Ich habe zwar noch geschäftlich mit Nigeria viel zu tun gehabt, die Zeit danach auch dann irgendwie, aber ich wollte da nie mehr wieder hin. Könnt ihr mir vorstellen, auch wenn das jetzt 30 Jahre zurückliegt, dass das für einen jetzt, dass das für dich sehr präsent alles ist, ne? Wenn man so was Schlimmes erlebt hat. Immer wenn ich solche Sendungen, so wie das angekündigt hatte, so mit Gewalt oder irgendwas, mit Verbrechen, ne? Da fällt mir das immer wieder an, das kocht immer wieder hoch, mir obwohl ich jetzt schon 60 bin. Ne? Ja, mir fällt das auf, wenn mein Vater oder meine alten Onkels über den Krieg die Gefangenschaft erzählen, die ja die Hölle durchgemacht haben, was ja auch sehr lange zurückliegt, dass wenn die erzählen, ist es so, als wäre es gestern. Ja. Ne? Und so stelle ich mir das bei dir, da du auch die Hölle durchgemacht hast, genauso vor. Das ist so, ja. Und das, also wenn ich daran denke, das war so schlimm, vor allem diese Folterung. Und ich war wirklich, ich war blau, ich war nicht mehr weiß, ich war blau. Mhm. Ne? Erstmal diese Abmagerung, die ich hatte in diesen 3 Wochen. Hast du währenddessen auch sehr große Hassgefühle in dir entwickelt oder hast du dich schon dem Schicksal hingegeben? Hast gedacht, ich bin eh verloren? Nein, das Hass hatte ich damals gehabt, ja, aber ich habe jetzt keinen Hass gegen Schwarze oder irgendwas. Naja, nur generell nicht, klar, aber gegen die das angetan haben. Ja, das könnten auch Weiße gewesen sein, das wäre genau der gleiche gewesen. Aber ich habe nichts gegen Schwarze oder was, überhaupt nicht. Ne? Ich habe sogar einen Freund, der schwarz ist. Ne? Schlimme Geschichte, Friedhelm, schlimme Geschichte. Ja. Ich danke dir für deinen Anruf. Ja. und wünsche dir alles Gute. Danke. Tschüss, Richard. Jo, tschüss, tschüss. Jürgen. Herzlich willkommen, Susanne, 31 Jahre alt. Hallo. Susanne, schönen guten Morgen. Ja, hallo Domian. Ich habe eine lustige Geschichte zum Abschluss. Zum Thema ist. Und zwar geht es eigentlich um einen Täter, der Opfer geworden ist am Ende. Na, dann erzähl mal. Also folgendes, ein Onkel von mir, der hatte einen Dackel, der war schon ziemlich alt und nicht mehr besonders gesund und ist am Wochenende mit seinem Dackel in der Fußgängerzone in München spazieren gegangen und plötzlich fällt der Dackel tot um. Wie, plötzlich? In der Fußgängerzone? Ja, der hatte irgendwie einen Herzinfarkt oder der sowas in der Art. Also der war auch schon, wie gesagt, ziemlich alt und nicht besonders gesund. Jetzt hat er sich gedacht, Mensch, ich kann ja nicht den toten Hund hier in den Mülleimer schmeißen oder einfach so nach Hause tragen und ist in seiner Verzweiflung in einen so einen Technikladen reingegangen in München und hat gefragt, Entschuldigung, können Sie mir helfen? Ich habe hier, mein Hund ist gerade gestorben. Und der Verkäufer hatte auch wahnsinnig Mitleid und hat gesagt, ja, passen Sie auf, den wickel ich Ihnen schön ein und dann können Sie den Hund nach Hause tragen. Der kam dann mit einer Schachtel von einem Videorekorder wieder, hat den Hund da schön reingebettet, richtig mit so Seidenpapier und allem drum und dran. Dann wurde das noch zugeklebt, die haben da diese Klebestreifen, wo drauf steht, bezahlt. Und dann kam dann noch so ein Griff dran mit einer Schnur. Ja. Ja, und er geht vor die Tür mit seiner Schachtel. Und da quatscht ihn einer an und fragt, ob er ihm Geld wechseln könnte. Ja. Und er sagt, ja, Moment, ich guck mal nach und stellt die Schachtel ab, greift in seine Brusttasche, holt einen Geldbeutel raus. Ich ahne es jetzt. Und der Typ greift sich die Schachtel und rennt weg. Das und hat natürlich nicht den Videorekorder, den Nagel neu. Sondern das tote Dackelchen geklaut. Das ist ja schön. Aber weiß man irgendwas weiteres? Nee, also wir haben dann immer uns überlegt, Mensch, das wäre doch die Story, wenn man das jetzt hätte sehen können, wie der reagiert hat, als er da seine Schachtel aufgemacht hat. Was geht man drum, ne? Das zu sehen. Das ist ja wirklich abgefahren. Vielleicht ist er geheilt worden. Ich weiß nicht. Das könnte man sich auch wieder mal nicht schöner ausdenken in einem Film, ne? Oder ja, genau. In irgendeiner Serie. Genau, ja. Aber ich meine, jetzt lachen wir darüber. Ja. Etwas traurig muss es doch gewesen sein, dass der Dackel weg war. Ne? Ja, also er hat dann auch gesagt, ja, er hätte natürlich den Hund gerne zu Hause im Garten begraben. Und das war natürlich der Negativpunkt, aber er hat dann gesagt, naja gut, ich habe mich dann damit getröstet, dass die Sache insofern noch was Gutes hatte, dass halt der Dieb nicht irgendwie wirklich was erwischt hat. Dass also jemand, was weiß ich, der sich da jahrelang was zusammenspart, das nagelneue Teil los hat, sondern der hat halt eben den toten Hund erwischt. Oder stell dir vor, der verkauft das einem Hehler. Ja. Das dann nein, nach zwei Tagen zu stinken an. Ich stelle es mir wirklich gerade vor, dass er dann wahrscheinlich hoch aufgeregt, der Täter, in seine Wohnung geflüchtet ist und macht dann erwartungsvoll dieses Kästchen auf, ne, und hofft, dass da irgendein teures Gerät drin ist. Was halt drauf stand. Und dann liegt dieser arme tote Dackel da drin. Der ist vielleicht kuriert, ne, dass er das nie wieder macht. Ja, das wäre zu hoffen. Liebe Susanne, das war eine versöhnliche Geschichte zum Schluss. Genau. Ich danke dir für deinen Anruf. Okay. Und wünsche alles Gute. Ja, tschüss. Dir auch. Mach weiter mit deiner tollen Sendung. Wir bemühen uns. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute zum Thema Ich bin Opfer eines Verbrechens. Ich möchte euch nochmal auf vielfachen Wunsch die Nummer des Weißen Rings sagen. Das ist 0180 3 34 34 34 0180 3 34 34 34. Bei uns in der Technik war heute Nacht Leo Scholten. Morgen Nacht sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr WDR Fernsehen mit einer offenen Talkradioshow. Das heißt, dass ihr euch hier bei mir melden könnt zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Und ich sag's nochmal, ihr könnt immer jede Nacht ab 0 Uhr hier bei uns schon anrufen, dann sind unsere Leitungen geschaltet unter der bekannten Nummer 0180 5678 111. Ich wünsche euch eine schöne Nacht und freue mich auf morgen. Bin gespannt auf morgen. Bis dahin. Ciao.